Kapitel 56. Wir müssen uns selbst verleugnen und Christus durch das Kreuz nachfolgen. Erstens. Verlasse dich und folge Christus. Er ist dein Weg. Der Herr, mein Sohn, soweit du aus dir herauszugehen vermagst, so weit kannst du in mich übergehen. Begehre von außen nichts, das bringt inneren Frieden. Verlasse dich innerlich selbst und du bist Gott verbunden. Ich will, dass du die vollkommene Hingabe deiner selbst an meinen Willen lernst, ohne Widerspruch und Klage. Folge mir. Matthäus 9,9. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne Weg kann man nicht gehen, ohne Wahrheit nicht erkennen, ohne Leben nicht leben. Ich bin der Weg, den du verfolgen, die Wahrheit, der du glauben, das Leben, das du erwarten sollst. Ich bin der zuverlässige Weg, die unfehlbare Wahrheit, das grenzenlose Leben. Ich bin der geradeste Weg, die höchste Wahrheit, das wahre, selige, ungeschaffene Leben. Wenn du auf meinem Wege bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Und du wirst das ewige Leben erlangen. Zweitens. Beachte, worin die vollkommene Nachfolge besteht. Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Willst du die Wahrheit erkennen, so glaube mir. Willst du vollkommen sein, so verkaufe alles. Willst du mein Schüler sein, verleugne dich selbst. Willst du das ewige Leben besitzen, so schätze das Gegenwärtige gering. Willst du im Himmel erhöht werden, demütige dich in der Welt. Willst du mit mir herrschen, trage mit mir das Kreuz. Nur die Diener des Kreuzes finden den Weg zur Seligkeit und zum wahren Lichte. Der Knecht. Herr Jesus, dein Weg war rau und in den Augen der Welt verächtlich. Gewähre mir, dass ich unter Verachtung der Welt in deine Fußstapfen trete. Der Knecht ist ja nicht größer als sein Herr, und der Jünger ist nicht über dem Meister. Schulen soll sich dein Knecht an deinem Leben. Dort ist mein Heil und wahre Heiligkeit. Was ich sonst etwa lese oder höre, bietet mir weder Erquickung noch vollkommene Freude. Drittens. Folge Christus bis in die letzte Stunde. Der Herr, mein Sohn, du weißt nun alles und hast es gelesen. Nun lebe danach und du wirst glücklich sein. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren und ihn mit mir thronen lassen im Reiche meines Vaters. Johannes 14,21, Offenbarung 3,21. Der Knecht. Herr Jesus, wie du gesagt und versprochen hast, so möge es geschehen und mir in der Kraft deiner Gnade gelingen. Angenommen habe ich das Kreuz. Aus deiner Hand habe ich es angenommen. Ich will es tragen, tragen will ich es bis zum Tode, wie du es mir auferlegt hast. Das Leben eines guten Mönches ist in Wahrheit ein Kreuz, aber es führt zum Paradiese. Ich habe begonnen, ein Zurücktreten oder Fliehen darf es für mich nicht geben. Auf denn, Brüder, lasst uns zusammen pilgern. Jesus wird bei uns sein. Um Jesu willen haben wir dieses Kreuz auf uns genommen. Um Jesu willen lasst uns ausharren unter dem Kreuze. Er ist unser Beistand und unser Führer. Er geht uns voran. Seht, unser König weist uns den Weg. Er wird für uns kämpfen. Folgen wir mannhaft. Keiner fürchte sich vor den Schrecknissen. Seien wir bereit, in tapferem Kampfe zu fallen. Und beflecken wir unseren Ruhm nicht mit der Schande, dass wir vor dem Kreuze fliehen.